an Gleis 12. Ihr Zug fährt jetzt ab. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Vielen Dank. Licht und Schatten, wohin wollen wir fahren? Licht und Schatten auf der Achterbahn. Licht und Schatten, wohin wollen wir fahren? Wohin wollen wir fahren? Wohin wollen wir fahren? Wohin wollen wir fahren? Wohin wollen wir fahren? Hier ist ein Treppenhaus. Ich laufe die Treppen rauf, ich laufe die Treppen runter, fühl mich gleich munter. Hier ist ein Treppenhaus, ich laufe die Treppen rauf, ich laufe die Treppen runter, fühl mich gleich munter. Hier ist ein Treppenhaus, ich laufe die Treppen rauf, ich laufe die Treppen runter, fühl mich gleich bunter. Hier ist ein Treppenhaus, ich laufe die Treppen rauf, ich laufe die Treppen runter, fühl mich gleich runter. Wir reisen hin und her. Wir reisen hin und her. Wir reisen hin und her. Wir reisen hin und her. Wir reisen hin und her. Wir reisen hin und her. Wir reisen. Wir reisen hin und her.